Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas richtete am 10. September an alle Parteimitglieder, Offiziere und Soldaten der Volksarmee und das gesamte Volk einen Aufruf mit dem Titel »Mit der Gewaltgemacht der einmütigen Geschlossenheit erringen wir beim Wiederaufbau des vom Hochwasser betroffenen Gebietes im Norden des Bezirks Nordhamgyong einen bewundernswerten Sieg erringen, wobei aus der Not Glück gemacht wird«, darin hieß es. Durch den starken Stoßwind und Sturzregen am Ufer des Flusses Tumangang im nördlichen Gebiet Koreas, was seit der Befreiung Koreas meteorologisch zum ersten Mal registriert wurde, wurden mehrere Städte und Kreise von der schweren Naturkatastrophe betroffen. Zehntausende Wohnhäuser und öffentliche Gebäude sind eingestürzt. Die Verkehrsnetze wie die Eisenbahnlinie und Fahrwege, die Elektrizitätsversorgungssysteme, Fabriken, Betriebe und Ackerbaufelder wurden zerstört oder überschwemmt. Die Bewohner im nördlichen Gebiet des Bezirks Nordhamgyong, die den rastlosen Marsch des 200-Tage-Kampfes der Loyalität beschleunigt hatten, sind nun obdachlos und erleiden große Schwierigkeiten. Für die Partei der Arbeit Koreas gibt es keinen größeren Notstand als den Schmerz des Volkes und keine wichtigere revolutionäre Sache als die Beseitigung des Unglücks des Volkes. Angesichts des Notzustands traf die Partei der Arbeit Koreas eine große Entscheidung dazu, die Hauptrichtung des 200-Tage-Kampfes in den Wiederaufbau des vom Hochwasser betroffenen Gebietes zu verlegen und die schwierige Lage zu überwinden. Im Zusammenhang damit ergriff die Partei eine schwerwiegende Maßnahme dazu, die Haupttruppen, die für die wichtigen Gebiete des 200-Tage-Kampfes einschließlich des Aufbaus der Ryomyong-Straße eingesetzt worden waren, an die Front zum Wiederaufbau des vom Hochwasser betroffenen Gebietes im Norden abzusenden und die gesamte Kraft der Partei und Armee und des Volkes auf den Wiederaufbau zu konzentrieren. Mit der Gewaltgemacht der einmütigen Geschlossenheit erringen wir beim Wiederaufbau des vom Hochwasser betroffenen Gebietes im Norden des Bezirkes Nordhamgyong einen bewundernswerten Sieg, wobei aus der Not Glück gemacht wird. Das ist die Kampflosung, die alle Teilnehmer des 200-Tage-Kampfes in der ganzen Republik hochhalten sollen. Der Aufbau der Wohnungen für die Bewohner des Überschwemmungsgebietes ist ein Kampf für die Wahrung der einmütigen Geschlossenheit, um das absolute Vertrauen des Volkes gegenüber der Partei zu schützen und ein erbitterter Klassenkampf gegen die feindseligen Kräfte, die das koreanische Volk all seines Wertvollen zu berauben versuchen. Alle Parteimitglieder, Offiziere und Soldaten der Volksarmee und das gesamte Volk sollten mit der Macht der in der Welt einmaligen Armee- und Volkskooperation den Wiederaufbau des vom Hochwasser betroffenen Gebietes in einem kurzen Zeitraum schnellst beenden und die Gewaltgemacht der festgescharrten großen sozialistischen Familie nachhaltiger demonstrieren. Mit dem Vorruf auf die Partei der Arbeit Koreas und auf den Sozialismus aus dem nördlichen Gebiet sollte man den unbesiegbaren Geist des Sozialkorea und den unbeugsamen Geist des heroischen Volkes vor aller Welt beweisen und im 200-Tage-Kampf einen bewundernswerten Sieg erringen, so im Aufruf des ZK der Partei der Arbeit Koreas.